Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4. Ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden als den, den wir verkünden, oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangen habt, oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Gott segne dieses Wort. Inakzeptabel. Dieser Bibeltext hier aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, lernen wir mehr, was inakzeptabel ist. Also inakzeptable Ideen und Gedanken über unseren Herrn Jesus Christus. Ja? Und was hier passiert ist, ist, dass Paulus eben die Glaubensgemeinschaft zu der Zeit eben ermahnt und ermutigt und warnt vor Leuten, die zum Beispiel Jesus Christus als Gott im Fleische verneinen und ablehnen und den Leuten irgendwas erzählen, ja, was irgendwie vielleicht gut klingt, aber falsch ist, was eben nicht der Wahrheit entspricht. Ja? Und das ist inakzeptabel. Und auch Sachen wie hier zum Beispiel über den, dass Leute über den Heiligen Geist, also die dritte Person der Dreifaltigkeit, Dinge erzählen, die falsch sind. Und Paulus ermahnt und ermutigt die Menschen eben, wieder zurück zur guten Nachricht zu gehen, ja, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, als Gott im Fleische gekommen ist, am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden dann am dritten Tag wieder auferstanden ist und dann in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat in unsere Herzen, alle, die wir zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder. Und auch heute ist es so, dass wir eben gut daran tun, uns so viel wir können, selber in der Bibel aufzuhalten und zu lesen und so und nur so in unserem tagtäglichen, guter Zeit und stiller Zeit in der Bibel, in Gottes Wort, sind wir überhaupt in der Lage, zu differenzieren, was denn nun falsch ist, also was Falschheiten sind, die leider manche Menschen über Christus erzählen, und eben was in der Bibel geschrieben steht. Wie können wir das denn sonst wissen, wenn wir nicht selber in die Bibel gehen? Ja, also das ist ein Beispiel, was akzeptabel ist und wo unser Jesus Christus uns auch einlädt. Ja, und Paulus hat ja die Glaubensgemeinschaft da gestartet in Korinth zu der Zeit. Und es ist eine sehr persönliche und Herzensangelegenheit, dass er eben den Menschen hilft, eben sich abzuwenden von den falschen Versprechen der Welt und von falschen Darstellungen über Christus. Und das ist leider heute auch sehr ähnlich zum Teil. Leider machen Menschen das, auch um Geld zu verdienen, aber haben kein Interesse an der guten Nachricht oder haben vielleicht auch gar keine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Sonst würden sie es wahrscheinlich auch gar nicht tun. Aber wie gesagt, das ist Gott. Gott ist da der Richter am Ende. Wir beten für alle Menschen, dass sie zu Christus kommen, auch die Menschen, die solche bösen Dinge tun. Und wichtig ist für uns nur, dass wir eben verstehen, dass all dieses nicht nur ein paar, 2000 Jahre zurückliegt oder so, sondern dass das heute eben auch der Fall ist und wie wichtig es ist, dass wir bibelfest sind, dass wir uns in der Bibel aufhalten, tagtäglich immer wieder ins Neue und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, in Wort und Gebet. Und darauf kommt es an. Unser Gebet heute ist ein anderes Gebet, das ihr auch beten könnt, wenn ihr wollt. Das ist, geht so. Vertraue auf Gott, Verlier nicht den Mut. Mit Christus im Herzen ist alles gut. Gott segne dieses Wort. Das ist das ist nicht in der Bibel, aber das könnt ihr auch beten, wenn ihr wollt. Und ja. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort und für alles das, was du in und durch uns tust, in deinem perfekten Plan und Zeitrahmen. Und beten dies. Danken dir, Herr Jesus, so lieben dich. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.